Campus Radio. Bringt auch was zwischen den Ohren. 5 Jahre. So lange dauert nach § 52 des Hochschulfreiheitsgesetzes eine Amtszeit als Rektorin einer sächsischen Hochschule. Anschließend wird der Posten erneut öffentlich ausgeschrieben und mögliche Kandidatinnen werden von einer 4-köpfigen Kommission ausgewählt. Diese Kommission besteht aus 2 Mitgliedern des Senats und 2 externen Mitgliedern des Hochschulrats. Hinzu kommen in beratender Funktion Vertreterinnen des Ministeriums für Wissenschaft und Kunst. Bereits Ende 2014 war eine solche Kommission an der TU Dresden zusammengekommen. Nach mehreren Sitzungen wurden nun 2 Kandidaten offiziell vorgestellt. Es geht um die Rektorenwahl am 13. Mai. Wie erwartet dabei der amtierende Rektor Professor Müller-Steinhagen. Sein einziger Kontrahent Professor Jürgen Reichhardt, Dekan an der James Cook University in Townsville, Australien. Die Zulassung zur Wahl erfolgte nach verschiedenen Kategorien. Ausbildung, Qualifikation, persönliche Eignung. Dann haben wir gefragt, was ist persönliche Erfahrung in der Kooperation mit Partnern aus Wissenschaft und Wirtschaft? Wie sind die internationalen Erfahrungen und wie sind die Erfahrungen und Kompetenzen in der akademischen Selbstverwaltung? Und schließlich, wie sieht die strategische Konzeption für die nächsten 5 Jahre für die TU aus? Sagt Professor Klein, Mitglied im Senat der TU Dresden und der Auswahlkommission. Dabei wurden mit Schwerpunkten etwa auf der persönlichen Eignung und der strategischen Konzeption 100 Punkte vergeben. Mindestens 50% mussten für eine erfolgreiche Kandidatur erreicht werden. Neben Rektor Müller-Steinhagen schaffte das nur Professor Reichhardt. Konkrete Angaben über die Gesamtanzahl der Bewerber wollte die Universität nicht machen. Nur, dass sich weniger beworben hatten als noch vor 5 Jahren, was jedoch nach Professor Klein einen klaren Grund hat. Wir haben im sächsischen Hochschulgesetz einen Konstruktionsfehler, der nämlich einem Rektor nicht die Möglichkeit gibt, dass der Senat seine Amtszeit verlängert, wenn er qualifiziert ist, sondern nach jeder Amtszeit, nach jeden 5 Jahren, muss öffentlich ausgeschrieben werden. Das heißt, der amtierende Rektor muss sich genauso bewerben wie alle anderen. Aber wenn man natürlich weiß, dass ein Rektor, der eine Universität in der Exzellenzinitiative erfolgreich geführt hat, sich wieder bewerbt, schränkt das natürlich die Anzahl von möglichen Mitbewerbern ein. Davon unbeeindruckt stellte sich Professor Reichhardt heute der Öffentlichkeit vor. Seine Vita ist beeindruckend. Er publizierte über 130 Werke, lehrte und forschte unter anderem auf 4 verschiedenen Kontinenten, nur in Deutschland noch nicht. Daher war ihm besonders in der Fragerunde anzumerken, dass er mit den Abläufen der TU Dresden noch nicht voll vertraut ist. So erzählte Professor Reichhardt eher von seinen persönlichen Visionen, etwa den Flipped Classrooms. Was ich darunter verstehe, ist, dass die Studenten sich im Grunde genommen das Material vorher selber aneignen. Also oft sind dann die Vorlesungen in Videos aufgezeichnet. Aber dann treffen Dozenten und Studenten zusammen und diskutieren, wie das dann zum Beispiel in der Praxis angewendet werden kann, aufbauend auf dem Wissen, was man eben durch die Vorlesung selber gelernt hat. Und dann wird halt das Wissen praktisch angewendet. Fragen über befristete Stellen an der TU, der Situation einzelner Fakultäten oder der Zeltschlösschenmensa beantwortete Professor Reichhardt so natürlich nicht. Das übernahm nach ihm dann Professor Müller-Steinhagen. Seine Visionen für eine Amtszeit bis 2020 beinhalten vor allem Lösungsversuche für aktuelle Probleme. Mangelhafte Kommunikation in der Universität, komplexe Verwaltungsprozesse oder eben weitere Teile der Exzellenzinitiative. Als erstes müssen wir die Bereichsbildung weiter vorantreiben. Wir müssen das SAP-System weiter anpassen, unsere Prozesse weiter anpassen. Das ganze Thema Qualitätssicherung, Qualitätsmanagement, gerade auch in der Lehre. Wir haben ein Konzept, das Konzept ist akkreditiert. Jetzt muss es auch tatsächlich dann umgesetzt werden, die Strukturen geschaffen werden. Ob dann tatsächlich noch Professor Müller-Steinhagen diese Strukturen schaffen wird, das entscheidet sich am 13. Mai. Dann nämlich tritt der erweiterte Senat zusammen, um über unseren zukünftigen Rektor zu entscheiden. Für Professor Müller-Steinhagen ist die erfolgreiche Exzellenzinitiative dabei sicherlich sein größter Trumpf. Und mit nur einem Gegenbewerber und als Hochschulmanager des Jahres 2014 wäre alles andere als eine Wiederwahl wohl eine kleine Sensation. Campus Radio. Im Netz unter www.campusradiodresden.de.